Frau und Erde. Wo beginne ich? Alles beginnt dort, wo ich bin. Wo ich bin, ist dort, wo ich sein sollte. Woman and Earth. Where do I start? Everything starts where I am. Where I am is where I should be. Babae at lupa. Saan ako magsisimula? Ang lahat ay doon nagsisimula. Nasaan ako? Kung nasaan ako, ay kung saan ako nararapat. As I walk, the universe is walking with me. In beauty, it walks before me. In beauty, it walks behind me. In beauty, it walks above me. Beauty is on every side as I walk. I walk with beauty. Habang naglalakad ako, sa paglalakad kasama ko ang sansinukob. Sa harapan ko, lumalakad ang kagandahan. Sa likuran ko, lumalakad ang kagandahan. Sa ibabaw ko, lumalakad ang kagandahan. Ang kagandahan ay nasa bawat panig. Habang naglalakad ako, lumalakad ako sa kagandahan. The American native drum is a beautiful object and invites me to evolve in its direction, to become as they are. Beauty educates my soul. Its associated members are especially important in maintaining an internal working model of self. This is the means of communicating the substance, meaning, and justification of life. Die Trommel ist die Hüterin des alten Wissens. Der Trommel ist der alten Wesen und als heiligen Wesen. Mit ihren kraftvollen Schwingungen bringt sie mir in Kontakt mit mir selbst und sie berührt alle Ebenen meines Seins, führt mich zurück an meinen Wurzel, meinen wahren Sein. Der tragende Rhythmus führt mich in den heilenden Bauch der Mutter Erde, wo Heilung und Klärung geschehen. For nature people, the drum represents the universal heartbeat of Mother Earth, the universal goddess and mother to us all. In 1998, habe ich erst gemerkt, dass ich bin etwas vorübergehend oder anfällig für Veränderung geerdet habe, wie Karriere, Lebensstil, soziales Leben, Eheleben oder meinen finanziellen Status. In all den Jahren habe ich mich auf etwas Bleibendes geerdet. Es war genau das, was passiert. Das Leben hat mir den Boden weggezogen und ich könnte meine Karriere und Geld verlieren, eine Trennung durchmachen könnte und schließlich zu einer Scheidung enden könnte. Ich habe gelernt, dass in dieser Realität unterworfen war Veränderung. Bis irgendwann mal habe ich einen Ansatz gefunden, der ziemlich gut funktioniert hat. Der erdorientierte, spirituelle Lebenspfad führt mich, die Verantwortung für die Erde zu übernehmen durch die Arbeit an mich selbst. Wer bin ich? Wo ich herkomme? Und was mein Auftrag hier auf der Erde sein konnte? Auf diesem Pfad erlange ich tiefe Kenntnis über mich. Mein Potenzial und meine Schattenseiten erkennen möchte. Mein Wunsch ist es, mit Lebenssinn im Einklang zu kommen. Auf dieser Reise entdeckte ich Schamanismus, einer der ältesten Wissen, die Frauen weltweit seit mehr als 40.000 Jahren anwenden, um ihre Heilung und Führung Zugang zu erhalten. Hier habe ich gelernt, mit meinen Kräften zu arbeiten, und Schamanismus hat mir geholfen, zur Verbundenheit mit allen Leben zurückzukehren. Das Ritual ist eine symbolische Handlung und weckte die tiefe spirituellen Kräfte und das alte Wissen über persönliche Macht. Dass diese Macht, die ich habe, ist eine Waffe, mit der sorgfältig und verantwortlich umgegangen werden muss. Erdmedizin ist die Synthese der Lehre über die Zusammenhänge aller Seins. Sie ist die Essenz eines Wissens und nicht die Lehre eines bestimmten Stammes, Religion oder Kultur. Warum die schamanische Trommel einen wichtigen Begleiter in meinem Leben? Eine schamanische Trommel ist nicht nur ein Gegenstand, der den Schamanen in eine andere Ebene bringt. Der Rhythmus begleitet mich in meinem tiefsten Inneren. Und der Rhythmus oder der Herzschlag der Trommel sorgt dafür, meinen Kopf frei zu werden. Und der Rhythmus richtet sich nach dem Thema und Glaubensrichtung der Umgebung. Ich kann mich von ihrem Herzschlag führen lassen, in eine Art Meditation mit ihr gehen. Die Trommel repräsentiert den Herzschlag. Sie ist rund wie die Erde, die Sonne und wie der Mond.